NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Peter Lieck liest nun wieder aus dem Roman Anton Reiser von Karl Philipp Moritz, heute den 12. von 32 Abschnitten. Wir haben zuletzt gehört, dass für Anton Reiser, Schüler an der Hohen Schule in Hannover, die deutschen Deklamationsübungen der Höhepunkt seines Schulalltags sind. Anton hat in diesem Fach einen Mitschüler, der sogleich den Eindruck des geborenen Schauspielers hervorruft. Kein anderer als August Wilhelm Iffland. Dessen Witz und Lebhaftigkeit versucht Anton Reiser, die Kraft seines Denkens entgegenzusetzen. Iffland übertraf Reisern weit an lebhaftem Ausdruck der Empfindung. Reiser aber empfand tiefer, schrieb Moritz rückblickend über den Wettstreit der beiden ungleichen Schüler, von denen der eine, Reiser, aus ärmlichen proletarischen Verhältnissen stammte, während der andere der Sohn reicher und angesehener Eltern war. Antons Schulstunden verlaufen nicht ohne Ohrfeigen und Peitschenhiebe, die er zu Unrecht erhält und die ihn, seine Achtung vor dem einst verehrten Lehrer und Konrektor, allmählich verlieren lassen. Seine Zuneigung gilt nun ganz dem Kantor, in dessen Chor Antons Fantasie neuen Spielraum findet. Anton leidet fortwährend unter seiner schlechten finanziellen Situation, die ihn zwingt, sein Brot an fremden Tischen essen zu müssen. Hinzu kommt das argwöhnische Verhalten seiner Gastmutter, die ihn ständig verdächtigt und beschuldigt. Durch 1000 unverdiente Demütigungen, heißt es im Roman, kann jemand am Ende so weit gebracht werden, dass er sich selbst als einen Gegenstand der allgemeinen Verachtung ansieht. Und wehe ihm dann, wenn er einem eingebildeten Menschenkenner, wie es so viele gibt, in die Hände fällt, der nach dem ersten Eindruck, den seine Miene auf ihn macht, sogleich seinen Charakter beurteilt. Letzteres ist ein Seitenhieb auf Johann Caspar Lavater, dessen physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und der Menschenliebe, erschienen zwischen 1775 und 1778, hatten eine Modebewegung der Gesichts- und Charakterdeutung ausgelöst. Doch kehren wir zum Lebensroman Anton Reisers zurück, in dem wir das andere Ich des Autors Karl Philipp Moritz erblicken dürfen. Hören Sie wieder Peter Lieck. Nachdem Reiser ein Vierteljahr lang die Singesstunden des Kantors besucht hatte, erreichte er nun auch das so sehnlich gewünschte Glück, ins Chor zu gehen, wo er die Altstimme sang. Die Freude über seinen neuen Stand eines Chorschülers dauerte einige Wochen, solange es nämlich gut Wetter blieb. Er fand ein gar großes Vergnügen an den Arien und Motetten, die er singen hörte, und an den freundschaftlichen Unterredungen mit seinen Mitschülern, während dass sie von einem Hause und einer Straße zur anderen gingen. Ein solches Chor hat viel Ähnliches mit einer herumwandernden Truppe Schauspieler, in der man auch Freude und Leid, gutes und schlechtes Wetter und so weiter auf gewisse Weise miteinander teilt, welches immer ein festeres Aneinanderschließen zu bewirken pflegt. Am meisten hatte sich Reiser auf den blauen Mantel gefreut, der inskünftige seine Zierde sein würde. Denn dieser Mantel näherte sich doch schon etwas der priesterlichen Kleidung. Aber auch diese Hoffnung täuschte ihn sehr, denn die Frau Filter ließ, um für ihn zu sparen, aus ein paar alten blauen Schürzen einen Mantel für ihn zusammennähen, womit er unter den übrigen Chorschülern eben keine glänzende Figur machte. Nun bemerkte Reiser gleich am ersten Tage unter den Chorschülern einen, der sich von den übrigen ganz besonders auszeichnete. Man sah es ihm gleich an, dass er ein Ausländer war, wenn man es auch nicht an seiner Sprache gehört hätte. Denn alle seine Mienen und Bewegungen zeigten mehr Lebhaftigkeit und Gewandtheit als das Äußere der steifen und schwerfälligen Hannoveraner. Reiser konnte sich immer nicht satt an ihm sehen. Und da er ihn nun reden hörte, so konnte er sich nicht enthalten, seine wohlgesetzten Ausdrücke in dem obersächsischen Dialekt zu bewundern. Alles, was die Hannoveraner sagen, kam ihm dagegen plump und abgeschmackt vor. Nun war der Präfektus im Chore ein alter, versoffener Kerl, mit dem sich dieser Ausländer immer am meisten herumzankte und ihm gemeiniglich sehr treffende und beißende Antworten zu geben pflegte, wenn der Präfektus sich eine Art von Oberherrschaft über ihn anmaßen wollte. Und als dieser unter anderem einmal zu ihm sagte, Er sei schon zu lange Präfektus, als dass er sich von so einem Gelbschnabel dürfe Anzüglichkeiten sagen lassen, so antwortete der Ausländer, es bringe ihm freilich eben nicht viel Ehre, dass ein so alter Knabe und noch immer Präfektus sei. Diese Überlegenheit des Witzes, womit der Ausländer den Präfektus auf einmal niederschlug, machte Reiser noch aufmerksamer auf ihn. Und da er sich nach dem Namen desselben erkundigte, erfuhr er, dass er Reiser hieße und aus Erfurt gebürtig sei. Nun war es Reisern sehr auffallend, dass dieser junge Mensch, den er schon so lieb gewonnen hatte, gerade mit ihm einerlei Namen führte, ungeachtet er wegen der Entfernung des Geburtsortes schwerlich mit ihm verwandt sein konnte. Er hätte gern gleich mit ihm Bekanntschaft gemacht, aber er wagte es noch nicht, weil sein Namensgenosse ein Primaner und er nur ein Sekundaner war. Auch fürchtete er sich vor dem Witze desselben, dem er sich nicht gewachsen fühlte, wenn er einmal auf ihn sollte gerichtet werden. Indes fügte sich ihre Bekanntschaft von selber, indem Philipp Reiser auf Anton Reisers stilles und in sich gekehrtes Wesen, ebenso wie dieser auf das lebhafte Wesen von jenem, immer aufmerksamer wurde und sie sich ungeachtet dieser Verschiedenheit ihrer Charaktere bald unter der Menge herausfanden und Freunde wurden. Dieser Philipp Reiser war gewiss ein vortrefflicher Kopf, der aber auch durch die Umstände, worin ihn das Schicksal versetzt hat, unterdrückt worden ist. Nebst einer feinen Empfindung besaß er viel Witz und Laune, wirkliches musikalisches Talent und war zugleich ein vorzüglicher mechanischer Kopf. Aber er war arm und dabei im höchsten Grade stolz. Ehe er Wohltaten angenommen hätte, würde er Hunger gelitten haben, welches er auch wirklich öfters tat. Hatte er aber Geld, so war er freigebig und gastfrei wie ein König. Dann schmeckte ihm wohl, was er genoss, wenn er reichlich davon mitteilen konnte. Aber er hatte freilich Einnahme und Ausgabe nicht allzu gut berechnen gelernt und hatte daher sehr oft Gelegenheit, sich in der großen Kunst des freiwilligen Entbehrens von dem, was man sonst gern hätte, zu üben. Ohne jemals Anweisungen dazu gehabt zu haben, verfertigte er sehr gute Klaviere und Fortepianos, welches ihm zuweilen ansehnliche Einnahmen verschaffte, die ihm aber freilich bei seiner gar zu großen Freigebigkeit nicht viel halfen. Dabei hatte er den Kopf beständig voll romanhafter Ideen und war immer in irgendein Frauenzimmer sterblich verliebt. Wenn er auf diesen Punkt kam, so war es immer, als hörte man einen Liebhaber aus den Ritterzeiten. Seine Treue in der Freundschaft, seine Begierde, den Notleidenden zu helfen und selbst seine Gastfreiheit kamen auf diesen Schlag heraus und gründete sich zum Teil auf die romanhaften Begriffe, womit seine Fantasie genährt war, obgleich sein gutes Herz der eigentliche Grund davon war. Denn nur auf dem Boden eines guten Herzens können dergleichen Auswüchse von romanhaften Tugenden emporkeimen und Wurzel fassen. In einer eigennützigen Seele und zusammengeschrumpften Herzen wird die häufigste Romanenlektüre nie dergleichen Wirkungen hervorbringen. Man sieht nun leicht ein, warum Philipp und Anton Reiser sich auf halbem Wege begegneten und bei dem näheren Umgange füreinander gemacht zu sein schienen. Der Erstere war beinahe 20 Jahre alt, da Reiser ihn kennenlernte. Die Jahre, die er vor ihm voraus hatte, machten ihn also gewissermaßen zu einem Führer und Ratgeber. Nur schade, dass in dem Hauptpunkte, was die Ordnung des Lebens betraf, Reiser keinen besseren Führer und Ratgeber fand. Indes hatte er doch nun den ersten eigentlichen Freund seiner Jugend gefunden, dessen Umgang und Gespräche ihm die Stunden, die er im Chore zubringen musste, noch einigermaßen erträglich machten. Denn nun war das schöne Wetter vorbei, und es stellten sich Regen, Schnee und Kälte ein. Demungeachtet musste das Chor seine gewissen Stunden auf der Straße singen. Oh, wie zählte Reiser jetzt, da er vom Frost erstarrt war, die Minuten, ehe das lästige Singen vorbei war, dass ihm sonst eine himmlische Musik in seinen Ohren dünkte. Den ganzen Mittwoch und Sonnabendnachmittag und den ganzen Sonntag nahm nun allein das Chorsingen weg, denn alle Sonntagmorgen mussten die Chorschüler in der Kirche sein, um vom Chore herunter das Amen zu singen. Auch des Sonnabends nachmittags bei der Vorbereitung zum Abendmahle mussten die jüngeren Chorschüler mit dem Kantor ein Lied singen und einer von ihnen einen Psalm oben von dem hohen Chore herunter lesen, welches nun für Reisern wieder ein großer Fund war. Durch eine solche öffentliche und laute Vorlesung eines Psalms hielt er sich wieder für alle Beschwerlichkeiten des Chorsingens belohnt. Er dünkte sich nun schon wie der Pastor Paulmann in Braunschweig dazustehen und mit erschütternder Stimme zu dem versammelten Volke zu reden. Übrigens aber wurde das Chorsingen für ihn bald die unangenehmste Sache von der Welt. Es raubte ihm alle Erholungsstunden, die ihm noch übrig waren, und machte, dass er nun keinem einzigen ruhigen Tage in der Woche entgegensehen konnte. Wie verschwanden die goldenen Träume, die er sich davon gemacht hatte. Und wie gern hätte er sich nun aus dieser Sklaverei wieder losgekauft, wenn es noch möglich gewesen wäre. Aber nun war das Chorgeld einmal zu seinen gewöhnlichen Einkünften mitgerechnet. Und er durfte gar nicht einmal daran denken, je wieder davon loszukommen. Den Gefährten seiner Sklaverei ging es größtenteils nicht besser wie ihm. Sie waren dieses Lebens ebenso überdrüssig. Und das Leben eines Chorschülers, der sich sein Brot vor den Türen ersingen muss, ist doch wirklich ein sehr trauriges Leben. Wenn einer den Mut nicht ganz dabei verliert, so ist das gewiss ein seltener Fall. Die meisten werden am Ende niederträchtig gesinnet und verlieren, wenn sie es einmal geworden sind, nie ganz die Spur davon. Einen sonderbaren Eindruck auf Reisern machte das sogenannte Neujahrssingen, welches 3 Tage nacheinander dauert und wegen der sehr abwechselnden Szenen, die dabei vorfallen, mit einem Zuge auf Abenteuer sehr viel Ähnliches hat. Ein Häufchen Chorschüler steht in Schnee und Kälte dicht aneinander gedrängt auf der Straße, bis ein Bote, der von Zeit zu Zeit abgeschickt wird, die Nachricht bringt, dass in irgendeinem Hause soll gesungen werden. Dann geht man in das Haus hinein und wird gemeiniglich in die Stube genötigt, wo denn erst eine Arie oder Motette, die sich auf die Zeit passt, gesungen wird. Alsdenn pflegt mancher Hauswirt so höflich zu sein und die Chorschüler mit Wein oder Kaffee und Kuchen zu bewirten. Diese Aufnahme in einer warmen Stube, nachdem man oft lange in der Kälte gestanden hatte, und die Erfrischungen, die einem gereicht wurden, waren eine solche Erquickung, und die Mannigfaltigkeit der Gegenstände, indem man an einem Tage wohl 20 und mehr verschiedene häusliche Einrichtungen und Familien in ihren Wohnzimmern versammelt sah, machte einen so angenehmen Eindruck auf die Seele, dass man diese 3 Tage über in einer Art von Entzückung und beständigen Erwartung neuer Szenen schwebte und sich die Beschwerden der Witterung gern gefallen ließ. Das Singen dauerte bis fast in die Nacht. Und die Erleuchtung des Abends machte dann die Szene noch feierlicher. Unter anderem wurde auch in einem Hospital für alte Frauen zum Neujahr gesungen, wo sich die Chorschüler mit den alten Müttern in einen Kreis zusammensetzen und mit gefaltenen Händen singen mussten, »Bis hierher hat mich Gott gebracht« und so weiter. Bei diesem Neujahrssingen schien alles freundschaftlicher gegeneinander zu sein. Man sah nicht so sehr auf die Rangordnung. Die Primaner sprachen mit den Sekundanern. Und eine ungewöhnliche Heiterkeit verbreitete sich über die Gemüter. An diesem Neujahr überfiel auch Reisern eine erstaunliche Wut, Verse zu machen. Er schrieb Neujahrswünsche in Versen an seine Eltern, seinen Bruder, die Frau Filter und wer weiß an wen. Und sprach darin von Silberbächen, die sich durch Blumen schlängeln, und von sanften Zephyrs und goldenen Tagen, dass es zum Bewundern war. Sein Vater hatte vorzügliches Vergnügen an dem Silberbach gefunden. Seine Mutter aber verwunderte sich, dass er seinen Vater bester Vater nenne, da er doch nur einen Vater habe. Seine poetische Lektion bestand damals fast in nichts als Lessings kleinen Schriften, die ihm Philipp Reiser geliehen hatte und die er fast auswendig wusste, so oft hatte er sie durchgelesen. Übrigens sieht man leicht, dass er, seitdem er ins Chor ging, zu eigenen Arbeiten, die von ihm abhingen, eben nicht viel Zeit übrig behielt. Demungeachtet hatte er allerlei große Projekte. Der Stil im Cornelius Nepos war ihm zum Exempel nicht erhaben genug. Und er nahm sich vor, die Geschichte der Feldherren ganz anders einzukleiden, etwa so wie der Daniel in der Löwengrube geschrieben war. Dies sollte denn auch eine Art von Heldengedicht werden. In einer Privatstunde bei dem Konrektor wurden des Terenz Komödien gelesen. Und schon der Gedanke, dass dieser Autor unter die Schweren gezählt wird, machte, dass er ihn mit größerem Eifer als etwa den Phaedrus oder Eutropius studierte. Und jedes Stück, was in der Schule gelesen wurde, sogleich zu Hause übersetzte. Als er nun auf die Weise wirklich in sehr kurzer Zeit starke Fortschritte getan hatte, besuchte er den alten, tauben Mann wieder, der nun weit über 100 Jahre alt und schon eine Zeit lang kindisch gewesen war, zu aller Verwunderung aber noch 1 Jahr vor seinem Tode seinen völligen Verstand wiedererhielt. Reiser wusste seine Stube am Ende des langen, finstern Ganges und ihn wandelte ein kleiner Schauer an, als er von Ferne den scharrenden Gang des alten Mannes hörte, der ihn, da er hereintrat, sehr freundlich willkommen hieß und ihm mit der Hand winkte, dass er ihm etwas aufschreiben solle. Mit welchem Entzücken schrieb ihm nun Reiser auf, dass er jetzt studiere und schon den Terenz und das griechische Neue Testament übersetze. Der Greis ließ sich herab, an Reisers kindischer Freude teilzunehmen, und wunderte sich darüber, dass er bereits den Terenz verstünde, wozu doch schon eine Menge von Wörtern gehöre. Am Ende schrieb ihm Reiser, um seine Gelehrsamkeit ganz auszukramen, mit griechischen Buchstaben etwas auf. Und der alte Mann ermunterte ihn zum fernen Fleiß und ermahnte ihn, des Gebets nicht zu vergessen, worauf er sich mit ihm auf die Knie niederwarf und gerade so wie vor 5 Jahren, da Reiser ihn zum ersten Male sah, wieder mit ihm betete. Mit gerührtem Herzen ging Reiser zu Hause und nahm sich vor, sich ganz wieder zu Gott zu wenden. Das hieß bei ihm, unaufhörlich an Gott zu denken. Er erinnerte sich mit Wehmut des Zustandes, worin er sich als ein Knabe befunden hatte, da er mit Gott Unterredung hielt und immer voll hoher Erwartung war, was nun für große Dinge in ihm vorgehen würden. In diesen Erinnerungen lag eine unbeschreibliche Süßigkeit, denn der Roman, den die frommelnde Fantasie der gläubigen Seelen mit dem höchsten Wesen spielt, von dem sie sich bald verlassen und bald wieder angenommen glauben, bald eine Sehnsucht und einen Hunger nach ihm empfinden und bald wieder in einem Zustande der Trockenheit und Leere des Herzens sind, hat wirklich etwas Erhabenes und Großes und erhält die Lebensgeister in einer immerwährenden Tätigkeit, so dass auch die Träume des Nachts sich mit überirdischen Dingen beschäftigen, wie den Reisern einst träumte, dass er in die Gesellschaft der Seligen aufgenommen war, die sich in kristallenen Strömen badeten. Ein Traum, der oft wieder seine Einbildungskraft entzückt hat. Reiser liehe sich nun von dem alten Tischer die Guillonschen Schriften wieder und erinnerte sich, indem er sie las, an jene glücklichen Zeiten zurück, wo er seiner Meinung nach auf dem Wege zur Vollkommenheit begriffen war. Wenn er nun manchmal durch seine äußeren Umstände traurig und missmütig gemacht war und ihm keine Lektüre schmecken wollte, so waren die Bibel und die Lieder der Madame Guillon das Einzige, wozu er wegen des reizenden Dunkels, das ihm darin herrschte, seine Zuflucht nahm. Ihm schimmerte durch den Schleier des rätselhaften Ausdrucks ein unbekanntes Licht entgegen, das seine erstorbene Fantasie wieder anfrischte. Aber mit dem eigentlichen Frommsein oder dem beständigen Denken an Gott wollte es dem ungeachtet nicht mehr recht fort. In den Verbindungen, worin er jetzt war, bekümmerte man sich eben nicht mehr um seinen Seelenzustand und er hatte in der Schule und im Chore viel zu viel Zerstreuung, als dass er auch nur eine Woche lang seiner Neigung zum ununterbrochenen in sich gekehrt sein hätte getreu bleiben können. Indes besuchte er doch den Greis vor seinem Tode noch verschiedene Male, bis er auch einmal zu ihm gehen wollte und erfuhr, dass er tot und begraben sei. Seine letzten Worte waren gewesen, alles, alles, alles. Diese Worte erinnerte sich Reiser oft mitten im Gebet oder auch sonst nach einer Pause in einer Art von Entzückung von ihm gehört zu haben. Es schien dann zuweilen, als wollte er mit diesen Worten seinen zur Ewigkeit reifen Geist aushauchen und in dem Augenblick seine sterbliche Hülle abstreifen. Darum war es Reisern sehr auffallend, da er hörte, dass der alte Mann mit diesen Worten gestorben sei. Und doch war es ihm auch, als sei er nicht gestorben, so sehr schien dieser fromme Greis immer schon in einer anderen Welt zu leben. Tod und Ewigkeit waren die letzten Male, dass ihn Reiser sprach, fast sein einziger Gedanke. Es war Reisern diesmal fast nicht anders, als ob der alte Mann ausgezogen sei, da er ihn habe besuchen wollen. Und dies war bei ihm nichts weniger als Gleichgültigkeit, sondern eine innige Vertraulichkeit mit dem Gedanken an den Tod dieses Mannes. Indes hatte er an dem alten Mann wieder einen Freund seiner Jugend verloren, dessen Teilnehmung an seinem Schicksale ihm oft Freude gemacht hatte. Er fühlte sich in manchen Stunden, ohne selbst zu wissen, warum, verlassener wie sonst. Die Frau Filter wurde der Last, welche ihr sein Aufenthalt bei ihr machte, ebenfalls immer überdrüssiger und sagte ihm endlich, nachdem sie 3/4 Jahre lang Geduld gehabt hatte, die Wohnung auf, mit dem wohlgemeinten Rate, dass er sich nun nach einem anderen Logis umsehen solle. Indes war der Rektor des Lyzeums abgegangen und der neue Rektor Schumann, welcher an dessen Stelle gewählt wurde, war ein guter Freund von dem Pastor Marquardt, der nun darauf dachte, Reisern bei diesem Mann ins Haus zu bringen